1. Dieser Psalm Word von David Verfurst, Warend Versich in der Wüste Judah auf Hielt. 2. Mein Gott, dich such ich, mein Seel sent sich nach dir und mein Körper verlangt nach dir, wie in einem trockenen, wasserlosen Land. 3. Dich habe dich bereits in deinem Heiligtum erfahren, dein Markt und Herrlichkeit zu erkennen. 4. Da dein Neid wert wohler als das Leben selbst ist, wer den mein Lippen dich preisen. 5. Die Schaub wird ich dich mein ganzes Leben lang loben und in deinem Namen mein Hand erheben. 6. Mein Seel wird gesättigt, als ob es ich reichlich Nahrung erhalten hat und mein Mund wird dich mit jubelnden Lippen preisen. 7. Dies geschieht, wenn ich auf meinem Betten dich denkend in den Nachtwachen über dich nachdenk. 8. Denn du bist mein Hilfgusen und unter dem Schutz deiner Flügel jubel ich. 9. Mein Seel holt true und dir fest, denn dein rechter Hand stutz mich 10. Doch Jean, die mein Leben suchen, wer den zu ihrem eigenen Verderben führen und in die Tiefen der Ode hinabsteigen. 11. Sie wer den dem Schwert ausgeliefert und zur Butte für Schakali wer den. 12. Der König Jedoch wird sich über Gott freuen und Jeder, der bei ihm Schwert, wird sich rühmen können, weil den Lügen rednen der Mund verschlossen wird.